Das sind die aktuellen Themen. Flüchtlingsunterkunft am Stadion, Umsetzung des Fahrradkonzeptes und Nachholspiele in der Kreisliga. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Im Studio für Sie ist Philipp Moritz. Guten Morgen. Gestern fand eine öffentliche Sitzung des Ausschusses für Jugend, Soziales und Sport im Rathaus statt. Auf der Tagesordnung stand die Errichtung einer Flüchtlingsunterkunft auf dem Grundstück der Luise-Wieneken-Straße 2. Gleichermaßen könnte so langfristig ein neues Gebäude von den Naturfreunden genutzt werden. Christine Kreide, Fachbereichsleiterin der Stadt Nienburg, rechnet mit Kosten in Höhe von 1,2 Millionen Euro. In der vergangenen Sitzung des Nienburger Stadtrates wurde das neue Fahrradkonzept beschlossen. Vorgesehen sind im laufenden Haushalt rund 30.000 Euro zur Umsetzung der geplanten Maßnahmen. Erstellt wurde das Konzept in erster Linie von Verwaltungsmitarbeiter Manfred Ewest. Er erklärt, welche Maßnahmen wann umgesetzt werden. Es gibt also in der Umsetzungsliste drei Prioritätsstufen für die einzelnen Maßnahmen. P1, also Priorität 1, bedeutet circa 1 bis 3 Jahre, P2 bedeutet 3 bis 6 Jahre und P3 bedeutet 6 bis 15 Jahre. Allerdings ist die Umsetzung der geplanten Maßnahmen abhängig von der jeweiligen Haushaltslage. Am Ende eines jeden Jahres werden dann die umgesetzten Maßnahmen in den zuständigen politischen Gremien präsentiert. Eine Angestellte des Hoflands in der Klaus-Groth-Straße in Nienburg wurde am Dienstagnachmittag mit einer Schusswaffe bedroht und zur Herausgabe des Kasseninhaltes gezwungen. Der Haupttäter ist etwa 15 bis 16 Jahre alt, ca. 1,60 Meter groß und schlank. Er sprach akzentfrei Deutsch und trug zur Tatzeit eine dunkle Jacke, Basecap und einen hellen Schal. Sein ähnelnder Begleiter führte einen dunklen Rucksack mit sich. Die Polizei Nienburg hofft auf Zeugenhinweise. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Heute Abend werden in der Fußball-Kreisliga 3 Nachholspiele ausgetragen. Zum einen trifft um 19 Uhr Spitzenreiter Mönchehagen auf den 6. TSV Loccum. Lokalderby im Südkreis. Dennoch, VfL-Coach Gurantjo Georgiev will an die gute Form der laufenden Saison anknüpfen. Alle gegen uns wollen gewinnen und so, ne? Ich habe gesagt, wenn wir so spielen, wir kriegen kein Problem. Weiterhin trifft ebenfalls um 19 Uhr Lese auf den ASC Nienburg, der sich letztes Wochenende vorerst aus dem Rennen um den Relegationsplatz verabschiedet hat. Trainer Stefan Schieberer fordert deswegen auch mehr Kampf von seinen Jungs. Es wird ein kampfbetontes Spiel. Lese kontert schnell. Wenn wir so spielen wie in Rehburg, wenn wir in Lese nichts holen, so einfach ist das. Im dritten Spiel trifft der TSV Eistrup auswärts auf Schlusslicht Rodewald. TSV-Coach Thorsten Klein rechnet dennoch mit einer engen Partie. Rodewald hat sich im Laufe der Vorrunde gefunden. Zwei überragende Torhüter, die den Laden hinten dicht halten und die kämpfen gegen den Abstieg, wir kämpfen gegen den oder um Platz 2. Das wird sicherlich sehr schwer. Anstoß in Rodewald ist um 19.30 Uhr. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.